vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchten stehen, mögen wir auch untergehen. Vorwärts, vorwärts, schmettern die Heldenfanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch? Jugend zwingt es doch. Unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not. Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Mut. Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Vorwärts, schmettern die Heldenfanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchten stehen, mögen wir auch untergehen. Vorwärts, vorwärts, schmettern die Heldenfanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch? Jugend zwingt es doch. Unsere Fahne flattert uns vor.